ich höre so gerne Werbefunk. Jetzt spielt er schon wieder. Vor einer Woche hat er sich beim Music and Sound seine neue E-Gitarre geholt. Und seitdem, ich kann nicht mehr. Music and Sound in der Sonnenallee 82, Ecke Fuldastraße. Music and Sound Music Equipment. Nicht nur zuhören, selber machen macht Spaß. Psst, ich wollte mal ein bisschen Reklame machen fürs Lesen. Sie wissen doch, A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Muss ja nicht gleich ein Buch sein. Es gibt doch so unglaublich tolle Zeitschriften. Und die kann man sogar mieten, zum selber aussuchen. Bei uns jedenfalls, beim Leserkreis daheim. Glauben Sie nicht? Fordern Sie eine kostenlose Probemappe an. Unter Telefon 852-9058. Rund um die Uhr. Leserkreis daheim. Scheiße! Wollen Sie wirklich selber schleppen? Zapfumzüge 61 061.